Gestalt, die aus der Vollständigkeit heraushängt? Ist das Sein des Daseins? Wie lange braucht die Unvollständigkeit, damit sie zur Vollständigkeit zurückkehren kann? Könnte ein Mensch denn wirklich jemals zur Höhe Gottes aufsteigen? Könnte ein Mensch denn wirklich jemals zur Höhe Gottes aufsteigen?